SWR 2 Spielraum mit Roland Wagner. Hallo und schön, dass ihr dabei seid im Spielraum. Bei uns heißt es heute wieder Kopfkino. Also ein Film ohne Fernseher oder Leinwand, ein Film in eurem Kopf. Das Hörspiel, das wir heute hören, ist wahrscheinlich älter als die meisten von euch selbst sind. Es ist nämlich von 1986. Die Geschichte, die da erzählt wird, die ist aber noch viel älter, nämlich über 200 Jahre alt. Damals hat es zwar auch schon Bücher gegeben, aber die meisten waren langweilig. Damals hat man Bücher gelesen, damit man schlau wird, so wie ihr in der Schule. Dann aber haben einige Schriftsteller plötzlich lustige Bücher geschrieben. Oder spannende. Oder welche, bei denen man einfach Spaß am Lesen hat. Das war neu. Und die Leute waren so begeistert davon, dass man die Zeit heute Sturm und Drang nennt. Alle möglichen Leute haben damals angefangen zu schreiben, Geschichten und Romane, und natürlich waren auch nicht alle diese Bücher gut. Ein deutscher Philosoph hat damals gesagt, bald gibt es gar keine Leser mehr, sondern nur noch Schreiber. Und einer, der war ganz besonders witzig, ein Schriftsteller. Wisst ihr, was der gesagt hat? Da müsst ihr gut aufpassen, das ist nämlich knifflig. August Lafontaine hieß er, und der hat gesagt, ich schreibe sogar noch schneller, als ich lesen kann. Deshalb kenne ich auch noch gar nicht alle Romane, die ich geschrieben habe. Und genau in dieser Zeit hat ein junger Mann gelebt, der hieß E.T.A. Hoffmann. E.T.A. steht für Ernst Theodor Amadeus, und Amadeus hat er sich selbst genannt, weil er Mozart so gern gemocht hat. Und dieser E.T.A. Hoffmann hat die Geschichte geschrieben, die wir heute im Kopfkino hören. Sie heißt Das fremde Kind. Viel Spaß! Wo ist Onkel Cyprianus? Ist der Onkel noch nicht da? Die Kutsche kann jeden Augenblick eintreffen. Aber ihr seid ja ganz verschwitzt. Wir waren am Bach. Wir haben ein Mühlrädchen gebaut. Wascht euch unter der Pumpe rasch. Ich lege inzwischen eure Sachen zurecht. Das fremde Kind. Ein Hörspiel von Mario Göpfert nach dem gleichnamigen Märchen von E.T.A. Hoffmann. Felix, wohin fließt eigentlich all das Wasser? Das Wasser fließt in unseren Waldbach. Und unser Waldbach, wohin fließt der? Er fließt in einen größeren Bach. Und der größere Bach? Der größere Bach fließt in einen Fluss, der Fluss in einen Strom und der Strom ins Meer. Wie breit ist das Meer? Das Meer? Ach, Onkel Cyprianus wird es bestimmt wissen. Er kommt aus der Stadt. Er ist Minister beim König. Schluss mit dem Wassergespritz, trocknet euch ab. Papa, stimmt es, dass der Onkel Cyprianus alles weiß? Sicherlich weiß er eine Menge. Oh je, dann kennt er bestimmt auch schon unser Gedicht. Unsinn! Wir haben es uns doch ausgedacht. Niemand kennt es, außer Papa und Mama. Wenn ich nur nicht die Hälfte vergesse. Du musst mir einfach die Worte nachsprechen. Beeilt euch, oder soll euer Onkel sagen, was sind das für nackige Gesellen? Das wollen Brackelheims berühmteste Dichter sein? Da liegt Brackelheim. Ein gottverlassener Ort. Dieses Gehölz gehört schon zum Besitz der Brakel. Nichts als Dornen und Farne. Ach, der Wald ist gesund. Es fehlt nur die Hand eines Forstmeisters. Der Teich dort drüben begrenzt das Brakelsche Anwesen in östlicher Richtung. Ich hatte ihn mir größer vorgestellt. Nun ja, vielleicht kann man darauf gondeln. Er ist gerade groß genug für eine ordentliche Fischzucht. Hier beginnt der Garten der Brakel. Nicht mal ein Teepavillon, wie soll man da Lust wandeln? Alles eine Frage der Geometrie. Ein paar sauber angelegte Wege, weißer Kies, Buchsbaum und Oleander, japanische Ziersträucher. Es wird uns nicht schwer fallen, einen tüchtigen Gärtner zu finden. Lohnt denn der Aufwand? Natürlich, meine Liebe. Ich denke, wir machen ein gutes Geschäft. Hermann, lehn dich nicht so weit heraus. Adelgunde sitzt wie eine Dame. Ja, Vater. Ja, Mutter. Bonjour, mein lieber Vetter. Was für einen schönen goldenen Stern der Onkel an der Brust trägt. Es ist ein Ministerstern. Nur keine Umstände, ich bitte Sie. Weshalb redet der Papa mit Sie an? Er ist doch unser Onkel. Aber wenn Sie so freundlich wären und meiner Gattin. Oh, wie ritterlich von ihm. Ist die Frau Dix nicht so lausch? Schau an, die beiden Brakelkinder. Groß seid ihr geworden. Entzückend, entzückend. Wie ihr seht, haben wir Adelgunde und Hermann mitgebracht. Ich hoffe, ihr werdet euch verstehen. Na klar, wir kennen eine Menge Spiele. Ich werde schon ordentlich mit Hermann herumhetzen. Was stehen wir hier draußen herum? Gehen wir doch in die Stube. Mama, wir wollen unser Gedicht aufsagen. Muss es jetzt sein? Sicher ist euer Onkel erschöpft von der Reise. Und die gnädige Tante auch? Ein Gedicht? Ach, was. Ein paar Verse, die sie sich zusammengereimt haben. Oh, die Poesie. Nur keine Scheu, ihr zwei. Hoch lebe unser Onkel aus der Stadt, weil er schicke Schuhe und Hosenträger hat. Weil er so flott tanzen kann, wie ein Mäuslein tanzen kann. Drum lebe unser Onkel aus der Stadt. Hoch, hoch, hoch! Entzückend, wie einfältig die beiden sind. Ja, man spürt ein Talent. Freilich muss es erst kultiviert werden. Denn ehrlich gestanden vermisse ich in dem Gedicht noch einen tieferen Sinngehalt. Der Säbel, den du da hast, ist der auch wirklich scharf? Selbstverständlich. Borgst du ihn mir einmal? Ein Edelmann verborgt seine Waffe nicht. Übrigens, haben Sie noch nie erwogen, in die Stadt zu ziehen? Oh, seit meiner Jugend bin ich nicht mehr in der Stadt gewesen. Was sollten wir dort? Die Stadt hat gewiss viele Vorzüge. Aber unsere Kinder ohne den Wald, das kann ich mir nicht vorstellen. Magst du keinen Kuchen? Kuchen ist mir untersagt. Hebe dir ein Stück auf. Du kannst es später essen. Das werde ich nicht tun. Ich muss meine Diät einhalten. Was ist denn eine Diät? Bedenken Sie, dass in der Stadt viel umfassendere Bildungsmöglichkeiten bestehen. Hermann und Adelgunde genießen zurzeit das Privileg, vom königlichen Hofmeister persönlich unterrichtet zu werden. Es verblüfft sogar mich, welch fundierte Kenntnisse Sie sich in kürzester Zeit unter seiner Lenkung erworben haben. Ja, Vater? Hermann, aus welchen Elementen setzt sich das antike Einarm-Torsionsgeschütz zusammen? Adelgunde? Nenne die wichtigsten Krater und Mondmeere. Das antike Mondmeere-Torsionsgeschütz setzt sich zusammen das Mare aus einem Kunditatis, das Mare Vidala, das Mare Imbrium, das Mare Nektaris, das Mare Nubium, das Mare Serenitatis, das Mare Transcutatis, das Mare Vaporum und das Oceanus Forcellarum. Und als bedeutendste Ringgebirge kann man den Krater Copernicus, den Krater Tycho-Brahe, den Krater Theophilus, den Krater Cyrenus, den Krater Archimedes, den Krater Eratosthenes, den Krater Platon. Mama, was ist das, was die da reden? Wie kann man sich das alles merken? Das verstehst du nicht. Dazu gehört Begabung. Habe ich keine Begabung? Still. Das ist erstaunlich. Das ist ganz und gar unerhört. In diesem zarten Alter. Liebe Adelgunde, kannst du mir auch sagen, wie breit das Meer ist? Entzückend, diese Einfalt. Was darf man anderes erwarten? Wir leben in beschränkten Verhältnissen. Glücklich ist, wer solch gesittete Kinder zu erziehen vermag, wie Sie. Aber da ließe sich doch ein Weg finden. Ich kenne einen fähigen Hofmeister, der für ein entsprechendes Salär gern bereit wäre, die Ausbildung ihrer Kinder hier auf dem Lande zu übernehmen. Offen gesagt, ich wüsste nicht, wovon ich den Mann bezahlen soll. Bei meiner wirtschaftlichen Lage... Ach, ja, davon haben Sie mir kein Wort geschrieben. Ich wollte Sie nicht unnötig belästigen. Aber keine falsche Ritterlichkeit. Wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Gehen wir nach oben, wo wir ungestört sind. Adelgunde Hermann, bringt inzwischen die Geschenke. Ein Trommler! Mama, ein richtiger Blechtrommler! Eine Puppe! Eine Puppe ganz in Tüll und Seide! Erläutert den Kindern, wie sie mit den Spielsachen umzugehen haben. Mademoiselle, das ist eine mechanische Puppe. Wenn ihr sie mit diesem goldenen Schlüsselchen aufzieht, so tanzt sie. Gebt aber Acht, dass ihr das Federwerk nicht überdreht. Wollt ihr die Tanzschritte erlernen? Wie ihr leicht erkennen werdet, mon cher, funktioniert dieser Trommler nach dem simplen Prinzip einer Spieluhr. Er beherrscht sämtliche Märsche. Vielen Dank, liebe Tante. Oh, lasst diese Küsserei, ihr erdrückt mich noch. Jetzt wollen wir aber endlich spielen. Mutter, dürfen wir mit diesen Kindern spielen? Ihr dürft es. Schön! Ja! Erhitzt euch nicht! Du und ich, Hermann, wir sind Jäger. Du hast einen Säbel, ich einen Wurfspieß. Erlauben Sie, mon cher. Das ist kein Wurfspieß, sondern ein simpler Stock. Wenn ich sage, es ist ein Wurfspieß, dann ist es ein Wurfspieß. Außerdem heiße ich Felix, nicht mon cher. Und was können wir tun? Ihr seid zwei Prinzessinnen. Ein wilder Bär hat euch entführt. Wie kann ein Bär zwei Prinzessinnen entführen? Das gibt es doch bloß im Märchen. Ja, wir sind zwei Märchenprinzessinnen. Nach meinem Wissen wurde der letzte Bär vor 100 Jahren im Schwarzwald geschossen. Na und? Ohne Bär geht's wohl nicht. Kein Problem. Sultan, unser Hofhund, ist der Bär. Auf den Bären! Befreit die Prinzessinnen! Schick das grässliche Tier weg! Nur Mut, Hermann! Wehre dich wie ein Kerl! Pfui, pfui! Fort mit dir! Nicht nachlassen, Hermann! Nimm deinen Säbel! Zu Hilfe! Helft mir! Hermann, Hermann, lass mich nicht allein! Ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufbrechen. Also, lieber Vetter, mein Angebot gilt. Ich werde eure sämtlichen Schulden tilgen. Ich kann Ihnen das Geld vorerst nicht zurückzahlen. Keine Sorge, wir finden schon eine Einigung. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Winkt eurem Onkel. Er schaut doch gar nicht heraus. Winkt trotzdem. Da fahren sie. Schön habt ihr euch benommen. Was für einen Eindruck wird der Onkel von euch haben? Trag sie nicht nach. Ich frage mich, was aus den Kindern werden soll. Ich bin richtig froh, dass sie wieder weggefahren sind. Die Kinder waren schon so groß. Groß? Da lache ich. Hast du gesehen, was für eine Angst dieser Hermann vor unserem Sultan hatte? Aber die Geschenke sind schön. Dabei wusste er alles über Waffen und Kriegszeug und einen scharfen Säbel hatte er außerdem. Gefällt dir dein Trommler nicht? Mein Trommler? Ach der, was kann das wohl Besonderes sein? Probier ihn einmal aus. Ich möchte lieber in den Wald. Oh ja, wir nehmen unsere neuen Spielsachen mit in den Wald. Wo sind eure Geschenke? Hier, Mama, mit dem Trommler kann ich nicht spielen. Ein langweiliger Kerl, genau wie dieser Hermann. Er trommelt immer das Gleiche und verscheucht uns alle Vögel. Ich brauche ihn nicht. Schick ihn ruhig dem Onkel zurück. Die Puppe ist auch albern. Will tanzen und stolpert über jedes Steinchen. Will sich drehen und verheddert sich im Gras. Was ist in euch gefahren? Wie sieht denn der Trommler aus? Zerbrochen hast du ihn. Ach, und die teure Puppe. Ein Auge zerschlagen, die Haare verfilzt, das Kleid zerrissen. Schämt euch! Diese empfindlichen mechanischen Spielsachen taugen eben nicht für unsere Kinder. Unsere Kinder taugen nicht für die Spielsachen. So wird es sein. Sie haben einen groben Charakter wie die Bauern. Weil ihnen die Erziehung fehlt. Bislang hat ihnen nichts gefehlt. Ich kann nicht schlafen. Zähl scharf oder denk an was Schönes. Du, Felix, wir haben die Spielsachen einfach kaputt gemacht. Der Onkel wird uns böse sein. Der Onkel ist fort. Woher soll er es erfahren? Vielleicht hat Mama recht. Nein, Papa hat recht. Es war albernes, unnützes Zeug. Wir verstehen nur nichts davon. Ach was, Zählschafe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Felix, ich habe Angst. Wovor denn? Vor dem Mond. Es ist Vollmond. Er ist so anders. Er leuchtet nicht. Er sieht aus wie ein Stein. Das bildest du dir nur ein. Nun schlafe aber. Was willst du von mir? Unnütz und albern bin ich also. Wart's ab, ich zeige es dir. Lass mich raus, ich kriege keine Luft in der Trommel. Ich werde dir deinen groben Charakter auspauken. Aus welchen Elementen setzt sich das Einantorsionsgeschütz zusammen? Ich weiß es nicht. Welches sind die wichtigsten Krater und Mondmeere? Ich ersticke. Weil du keine Begabung hast. Keine Begabung. Aufmachen, lass mich raus. Nie, nie kommst du heraus. Nie. Niemals! Unser Mühlrädchen ist in zwei, Felix. Schnitzt du ein neues? Ich habe keine Lust. Was ist mit dir? Ich weiß wirklich nicht, weshalb wir unsere Zeit vertrödeln. Aber wir sind doch im Wald, wir können spielen. Hast du vergessen, dass uns Papa für den Nachmittag Rechenaufgaben zu lösen gegeben hat? Daran denke ich jetzt nicht. Mach, was du willst, ich gehe nach Hause. Warum müssen wir auf einmal so viel üben? Warum genügt es nicht, dass wir früh in der Schule sitzen? Willst du dich vor dem Hofmeister blamieren? Ich nicht. Der dumme Hofmeister soll bleiben, wo er ist. Was dieser Hermann kann, das kann ich allemal. Das schaffst du nie. Er ist anders als du. Ich bin kein kleines, albernes Mädchen. Ich auch nicht. Könnte ich nur sein wie Hermann. Ach, wäre ich wie Adelgunde, dann hätte mich Felix wieder lieb. Dort steht ein Kind. Ein Junge. Ein Mädchen. Ich habe es noch nie gesehen. Ihr seid so traurig. Was fehlt euch? Was uns fehlt? Mir scheint auf einmal, als hättest nur du uns gefehlt. Auf dich haben wir gewartet. Dann lasst uns miteinander spielen. Die Spielsachen, die uns Onkel Cyprianus mitgebracht hat, haben wir leider zerbrochen. Uns fehlt die Begabung. Schaut euch um. Der Wald ist voll von den herrlichsten Spielsachen. Wo? Zeig uns. Hier. Seht ihr? Ein Stein? Schau genau hin. Er lebt. Hat Nase und Augen, Löffelohren, ein weiches Fell. Es ist ein Hase. Und hier? Ein Kienzapfen. Ein kleiner Jäger mit Schrotgewehr und Pulverhorn und Federhut. Habt ihr noch nie auf Grashalmen musiziert? Ja, das klingt ja ganz anders als der olle Trommler. Es kommt noch besser. Seht! Was ist mit unserem Bach geschehen? Er spiegelt fremde Länder und Städte. Der Bach trägt Bilder ohne Zahl. Birgt Edelstein und Perlmutglanz. Greift nur hinein. Ihr habt die Wahl. Was ihr euch wünscht, gehört euch ganz. Was sind das für wundersame Dinge? Wir träumen, Felix. Was erzählt ihr da von einem fremden Kind? Wo soll es hergekommen sein? Das wissen wir nicht. Es kam mit dem Wind und es ging mit dem Wind. Wer ist dieses Kind? Wie sieht es aus? Es ist ein Junge. Es ist ein Mädchen. Er trägt weiche Wildlederstiefel wie ein Jäger und einen grünen Umhang, der mit Tausenden von Goldkäfern bestickt ist. Sie hat ein leichtes, glänzendes Kleid an, das aus Rosenblättern besteht. Er kennt die tollsten Spiele. Sie kann zu Blumen und Bäumen sprechen, wie zu Menschen. Er kann Paläste zaubern aus Kieselstein und lebende Tiere schnitzen aus Rinde und Zweigen. Sie kann fliegen wie die Vögel und leicht sein wie eine Feder. Bitte treten Sie ein. Darf ich Ihnen vorstellen, meine Frau, meine beiden Kinder, Felix und Christlieb. Herzlich willkommen. Dieser Herr ist der Magister Tinte, der euch zukünftig in den Wissenschaften unterrichten wird. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Ja. Wollt ihr dem Herrn Magister nicht die Hand geben? Guten Tag, Herr Magister. Du, Felix? Oh, verdammt, der Dickbauch hat eine Nadel in der Hand. Warum tun Sie so etwas? Das ist nun einmal meine Art. Davon kann ich nicht lassen. Sie scheinen ein spaßhafter Mann zu sein. Wenn Sie es so nennen wollen, das ist mir auch recht. Aber jetzt würde ich doch gern das Lehrkabinett besichtigen, in dem ich meine Exerzitien durchzuführen gedenke. Ich dachte an diesen Raum. Deine Hand blutet. Nimm mein Taschentuch. Das werde ich ihm heimzahlen. Wie steht es mit der Heraldik? Also schlecht. Wie steht es mit der Waffenkunde, den Staatswissenschaften, der Historiografie, der Genealogie der Fürstengeschlechter? Wir stecken noch in den Anfangsgründen, aber die Kinder sind sehr wissbegierig. Was interessiert mich ihre Wissbegierde? Was ich verlange, ist Zucht und eiserne Disziplin. Weiß Gott, Sie sind ein seltsamer Mensch. Hier war es. Hier haben wir es getroffen. Ich sehe nichts. Fremdes Kind! Fremdes Kind! Wo wart ihr so lange? Ich habe euch überall gesucht. Wir dürfen nicht mehr in den Wald, seit der Magister Tinte aus der Stadt gekommen ist. Den ganzen Tag müssen wir in der Kammer sitzen und zuhören, was der Magister uns erzählt. Er sagt, wir brauchen ein strenges Regiment und unter seiner Fuchtel seien wir gut aufgehoben. Aber heute früh, als es gerade dämmerte, da haben wir uns davongeschlichen. Bitte, fremdes Kind, nimm uns mit. Wir halten es nicht mehr aus zu Hause. Ich darf euch nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wohne an einem sehr fernen Ort. Ach so, du warst nur zu Besuch in unserer Gegend. Nein, ich kann zu euch kommen, so oft ihr mich ruft. Was ist das für ein Land? Erzähl uns davon. Es ist das Feenreich. Und meine Mutter ist die Königin. Dann bist du ein Prinz. Dann bist du eine Prinzessin. Ja, das bin ich. Und du wohnst in einem richtigen Palast? Es ist ein herrlicher Palast. Er ruht auf schlanken Säulen aus Amethyst. Und darüber wölbt sich eine goldene Kuppel. Luftig wie das Abendgewölk. Schöne, große Vögel fliegen auf purpurnen Fittichen umher. Und der Himmel tönt von ihrem Gesang. Fährt der Wind in die Bäume, erklingt eine Musik wie aus gläsernen Instrumenten. Überall blühen die wunderlichsten Blumen und ihre Kelche funkeln wie Kristalldrusen. Dort möchte ich leben. Nimm uns mit, auch wenn es weit ist. Ein menschliches Herz vermag diese Schönheit nicht zu ertragen. Nicht den Gesang der purpurnen Vögel und nicht die gläserne Musik der Wälder. Aber ich kann euch alle Wunder mitbringen, die es in meiner Heimat gibt. Kommt, wir wollen zusammen fliegen, über den Bach, hinauf zu den Wipfeln der Bäume, bis wir unter den Wolken sind. Ja, wir wollen fliegen! Gebt mir eure Hände. Nicht zu derb, ihr zerdrückt mich. Was ist los? Warum geht es denn nicht? Ihr seid auf einmal so schwer. als ob Blei in euren Adern flösse. Bitte, versuch es nochmal. Still, was hast du? Habt ihr nichts gehört? Nein. Mir war, als streife Pepsa durch den Wald. Pepsa? Ich glaubte, ich könnte ihn vergessen, wenn ich mit euch spiele. Aber er gönnt mir keine Ruhe. Nun sagt, wer dieser Pepsa ist und was er von dir will. Es ist der Gnomenkönig, der Feind meiner Mutter. Er weiß, dass ich mich oft aus dem Feenreich hinauswage. Und dann verfolgt er mich. Er sinnt auf Rache. Aber warum? Einst gelang es ihm, sich in das Feenreich einzuschleichen. Er nannte sich damals Pepasilio und rühmte zu jeder Zeit seine außerordentliche Begabung. In Wahrheit war er voller Heimtücke. Kaum hatte ihn meine Mutter in das Ministeramt erhoben, begann er die abscheulichsten Streiche zu verüben. Er hängte sich an die Schwänze der Purpurvögel, dass sie nicht mehr zum Himmel aufsteigen konnten. Er erstickte die klingenden Wälder unter einem Ascheregen. Über das ganze Land hin verspritzte er einen ekelhaften, tintenschwarzen Saft, dass alles tot und traurig anzusehen war. Dabei verwandelte er sich in seine wahre Gestalt, in eine riesige Fliege mit blitzenden Augen und scharfem Rüssel. Doch damit setzte er seinem Treiben selbst ein Ende. Denn sobald wir in ihm den Gnomenkönig erkannt hatten, gelang es uns auch, ihn aus dem Feenreich zu verbannen. Warum habt ihr ihn am Leben gelassen? Man kann ihn nicht töten. Man kann ihn nur immer wieder vertreiben. Soll er ruhig versuchen, dich anzugreifen. Ich werde es ihm zeigen. Lebt wohl für heute. Bleib bei uns. Wir wollen dich verstecken. Verlass uns nicht. Lebt wohl. Mir ist so kalt. Nehmt eure Schiefertafeln und schreibt: Die Heraldik, auch Wappenkunde genannt, ist ein Zweig der historischen Hilfswissenschaften. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung des Wappenwesens. Herr Magister, wann erklärst du mir denn endlich, wie breit das Meer ist? Hä? Welches Meer? Was willst du? Meinst du vielleicht die Symbolfunktion des Meeres in der Heraldik? Nein, ich meine das Meer, in das unser Waldbach fließt. Lerne erst einmal eine Frage richtig zu formulieren. Wo waren wir stehen geblieben? Und untersucht die Entstehung und Entwicklung des Wappenwesens. Richtig! Schreibt! Herolds- und Wappenkunst nannte sich die mit der Darstellung von Wappen beschäftigte Kunst. Herr Magister? Was störst du mich schon wieder? Darf ich das Fenster ein wenig öffnen? Wozu? Ich mag keine offenen Fenster. Das Gebrüll der Vögel ist mir lästig. Felix! Ja, Herr Magister? Nenne die in der Heraldik verwendeten Farben. Die in der Heraldik verwendeten Farben sind rot, blau und grün, ferner Gold und Silber. Dieser hässliche Zwerg wird mir immer unheimlicher. Seine Lehrmethoden sind zu streng. Der dicke Wanz, die dünnen Beine. Ich finde, er sieht aus wie ein Insekt. Das stört mich weniger. Was mir Sorge macht, sind die Kinder. Ihnen fehlt der Wald. Hast du bemerkt, wie er sich manchmal über die Zuckerdose hermacht und seine lange Nase in den Milchtopf steckt und immerzu sein albernes Gebrumm? Vielleicht sind das die neuen Manieren in der Stadt. Bitte, Herr Magister, kann ich das Fenster nicht einen Spalt aufmachen? Das Fenster bleibt zu! Unternimm etwas, Thaddäus. Herr Magister! Ich verbitte mir diese Unterbrechung! Ja, aber in welchem Ton reden Sie mit mir? Entschuldigen Sie, das sind die Nerven. Sie sollten sich ein wenig Ruhe gönnen. Und den Kindern auch. Das wäre unklug. Gerade jetzt, dass ich bei dem Knaben die ersten Erfolge zeige. Sie gehen morgen mit den Kindern in den Wald. Wie Sie es wünschen. Felix. Felix. Ja, doch. fährt denn der Magister wieder fort? Er ist doch erst angekommen. Bleibt er immer und ewig? Jede Nacht fragst du dasselbe. Ich halte das nicht länger aus. Immerfort lernen. Du darfst an nichts anderes denken, dann schaffst du es. Aber das fremde Kind, hast du es vergessen? Das sind doch Reibereien. Erinnerst du dich nicht mehr an unsere Spiele? Lass mich in Ruhe. Bestimmt braucht das fremde Kind unsere Hilfe. Und ich brauche meinen Schlaf. Nun, Herr Magister, wie gefällt dir unser Wald? Wäre es ein vernünftiger Garten mit Buchsbaum und Oleander, mit gepflegten Wegen und Ruhebänken, dann könnte sich das Auge daran erfreuen. Aber hier ist weder Weg noch Steg und man zerreißt sich nur die Strümpfe. Aber Herr Magister, siehst du denn nicht all die schönen Blumen, die uns freundlich zunicken? Blumen? Zunicken? Unkraut, raus damit! Raus, raus! Lass die Blumen stehen! Hör auf! Felix, sag doch etwas! Raus, raus, raus! Weg! Dummer Vogel! Willst mich verspotten? Na warte! Da hast du's! Du Wüterich, was hat dieser Vogel getan? Nimm die Hände weg, kleine Giftkröte! Felix, hilf mir! Er wird dir nicht helfen! Fremdes Kind, komm und steh uns bei! Ruf es nur! Befreie uns von Magister Tinte! Ich kann nichts für euch tun. Ich bin machtlos gegen ihn. Töte es, Felix. Töte es, mein braver Schüler. Was ist aus dir geworden, Felix? Wie zwei kalte Monde blicken deine Augen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich verstehe kein Wort. Töte es. Töte es. Töte es. Es geht ganz leicht. Arme Christlieb. Weshalb hast du nicht besser auf deinen Bruder Acht gegeben? Du besitzt eine große Begabung. Hörst du? Du besitzt eine große Begabung. Nutze sie. Töte das fremde Kind. Töte es! Lebt wohl. Gehorche endlich! Ist das für eine große, hässliche Fliege? Es ist der Magister! Nein, das ist Pepsa, der Gnomenkönig! Halt ihn, Felix! Er will das fremde Kind töten! Hier geblieben! Du täuscht mich nicht mehr! Da! Hast du einen Ast? Zur Seite, Christlieb! Geh weg! Felix, schlag zu! Äste gibt es genug! Eine große, böse Fliege ist er gewesen. Eine Fliege mit Perücke, Frack und Gamaschen. Er fiebert. Überall hat ihn der Unhold mit seiner Nadel gestoßen. Er sagt die Wahrheit. Der Magister war eine Fliege. Das haben euch eure erhitzten Gemüter vorgegaukelt. Stimmt ja auch, dass der Magister eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Fliege hatte. Eine Fliege mit grünen, schillernden Augen und einem spitzen Rüssel. Tapfer war der Felix. Er hat wie ein Held gekämpft und das fremde Kind beschützt. Am Ende möchte ich es glauben, die ganze Geschichte mit dem fremden Kind und der Fliege. Fängst du auch schon damit an? Na gut, der Spuk ist vorbei. Vor dem Magister braucht ihr euch nicht mehr zu fürchten. Ich habe ihn weggeschickt. Hör doch, Felix, wir sind wieder frei. Wir brauchen nicht den ganzen Tag zu lernen und können in den Wald, so oft es uns passt. Allerdings ist da noch eine wichtige Sache, die ich mit euch besprechen muss. Nicht jetzt. Sie sind so aufgeregt. Thank you. Das ist Musik. Spielt auf, meine Getreuen. Spielt, dass jedem das Hören und Sehen vergeht. Wie das klirrt, wie das dröhnt, wie das schwirrt, wie das stöhnt. Kommt, tanzt mit mir. Ich will es euch lehren. Was zögert ihr? Glaubtet ihr etwa, ihr hättet mich besiegt? Ihr Narren, ich besitze 1000 Leben. Mein Herz ist ein bleierner Muskel. Ich mache das mit schweren, starken Schritten, die umhergeht und alles Leichte verachtet. Mein Herz ist ein Gefäß voller Asche. Ich mache, dass das Dunkle ihr verehrt und den Farben misstraut. Mein Herz ist eine dumpfe Trommel. Ich mache, dass nach dem Lauten ihr euch sehnt und eure Ohren verschlossen werden für immer. Nun ziert euch nicht länger. Gebt mir die Hand und ich mache euch gesund. Lasst mich euer Tanzmeister sein. Der Regulator, 30 Taler. Notieren. 30 Taler, Regulator, jawohl. Der Schrank, 50 Taler. 50 Taler, Schrank, jawohl. Der Tisch, 20 Taler. Der Tisch, jawohl, 20 Taler. Das wäre alles. Nun zu den anderen Räumlichkeiten. Jawohl. Wer sind diese Leute? Sie klopfen und schnuppern an unseren Möbeln herum, als wären es ihre eigenen. Die Herren sind vom Gericht. Vom Gericht? Ich wollte es euch längst sagen. Onkel Cyprianus hat Forderungen an mich. Was für Forderungen? Ich schulde ihm eine Menge Geld. Was will er mit unserem Geld? Er ist Minister beim König. Er wird unser Gut kaufen. Das darfst du nicht zulassen. Wer Schulden hat, den braucht man nicht zu bitten. Dann ziehen wir also weg? Für immer? Ihr dürft nicht traurig sein. Der Onkel kann die Möbel kaufen und das Gut, aber nicht uns. Wir wollen zusammenhalten. Ja, Papa. Wann müssen wir fahren? Bald schon. Fremdes Kind, bist du es? Kommt mit mir. Ich will euch etwas Schönes zeigen. Es ist Nacht, wir werden uns verirren. Kommt mit mir. Ihr braucht keinen Schritt zu gehen. Alles ist in euch. Fasst mich nur an. Seht ihr? Der Wald. Euer Wald. Der Bach. Euer Bach. Seht, wie es auf seinem Grunde funkelt und glitzert. Wie er seine Bilder fortträgt ins Meer. Aber es kommen neue, immer neue Bilder, ohne Ende. Ist er nicht wundervoll? Euer Bach. Nie altert er. Nur wenn seine Quelle versiegt, muss er sterben. Seht, wie die Mücken über dem Wasser tanzen. Wie Bienen und Wespen von Blüte zu Blüte fliegen. Wie der Wind die Wipfel der Bäume biegt. Und dort, im schattigen Gehölz, in Laubhöhlen und unter Wurzelgespinsten, wohnen Tausende und Abertausende von Tieren. Hört ihre Stimmen. Mach uns das Herz nicht noch schwerer. Weißt du denn nicht, dass wir morgen von hier fortziehen? Wohin ihr auch zieht, überall werdet ihr einen Wald finden und einen Bach. Alles ist in euch. Verliert es nicht. Aber du wirst uns fehlen. Ihr nehmt mich doch mit. Wie ist das möglich? Ihr müsst euch nur vertrauen. Ihr dürft nicht an mir zweifeln. So bin ich bei euch. Da liegt Brakelheim. Halt an, Papa. Was habt ihr? Wir möchten uns vom Wald verabschieden. Bleibt nicht so lange! Mir tun die Kinder leid. Ich staune, woher sie die Kraft nehmen. Manchmal denke ich, sie verstehen alles, was mit uns vorgeht. Was ist das? Es klingt wie Musik. Und der Wald ist voller Licht. Als gäbe es keine Schatten. Ja. Da kommen sie. Nun können wir weiterfahren. Fahr zu, Papa. Ja. Hör! Hör! Hör! Das fremde Kind. Ein Hörspiel von Mario Göpfert nach dem gleichnamigen Märchen von E.T.A. Hoffmann. Es spielten Manon Marschner, Jakob Kranz, Anja Pieper, Stefan Manicke, Simone von Sklinitzky, Walfriede Schmidt, Martin Seifert, Katrin Klein, Arno Wischnewski, Rainer Heise, Hartmut Schreier, Peter Brasch, Maximilian Löser. Schnitt Bernd Kospap, Ton Bernd Friebel, Regieassistenz Beate Roche, Regie Peter Brasch.